Ich hasse, wie du mit mir sprichst und deine komische Frisur. Ich hasse, wie du Auto fährst und deine ganze Macho-Tour. Ich hasse deine Art, mich anzuglotzen und dich ständig einzuschleimen. Ich hasse es so sehr, ich muss fast kotzen. Noch mehr als bei diesen Reimen. Ich hasse, wenn du recht behältst. Und deine Lügerei. Ich hasse, wenn du mich zum Lachen bringst. Ich lang genug aus, bin ich bald wieder allein. Lassen wir uns gegenseitig aus oder reiten wir uns rein? Lassen wir uns gegenseitig aus oder reiten wir uns rein? Lassen wir uns gegenseitig aus oder reiten wir uns rein? das ist es. Schön die alte weghauen. Bam, bam, bam.